Du bist mein Vater, du hältst mich fest an deiner Hand. Du bist mein Vater, du bringst mich ins gelobte Land. Keinen Moment in dieser Welt will ich erleben ohne dich, denn du bist alles, was ich bin. Durch deine Gnade lebe ich, denn du bist alles, was ich bin. Durch deine Gnade lebe ich. Du bist mein Vater, du gibst mir Kraft für jeden Tag. Du bist mein Vater, du bist es, dem ich alles sag. Keinen Moment in dieser Welt will ich erleben ohne dich, denn du bist alles, was ich bin. Durch deine Gnade liebe ich, denn du bist alles, was ich bin. Durch deine Gnade lebe ich. Du bist mein Vater, du prüfst den Glauben an dein Wort. Du bist mein Vater, du nimmst all meine Sorgen fort. Keinen Moment in dieser Welt will ich erleben ohne dich, denn du bist alles, was ich bin. Durch deine Gnade lebe ich, denn du bist alles, was ich bin. Durch deine Gnade lebe ich.